Elefant beginnt mit dem Buchstaben E. Ich brauche jeden Tag. Es. Und hab die Schnauze voll mit. Es. Doch trotzdem fress ich weiter. Es. Zum Frühstück gibt es bei mir frisch gepressten Orangensaft. In meiner Scheiße stecken. Es. Denk ich an früher dann an. Ich bin im Club, verkaufe gute Stimmung, gute. Ich schlafe nicht, ich knall mir. Sogar beim Sex denk ich an. Ich brauch keinen Job, ich brauche. Wenn ich mal sterbe, dann auf. Schlechte Stimmung, schlecht gestreckte Ratzen, Gift und Techno-Bässe. Bullen machen ne Razzia, sie möchten in der Buffalo-Sohle versteckte kotze Buchstaben, Suppe voller Gehirn wie ein Schweizer Käse, dank der die Form des Vollmonds ähnelt meinen. Zähne knirschen, meine Kiefer malmen. Die unachtsamen Mädchen trinken, abwarten und es klinken. Wir tanzen eng umschlungen, dank der alle kuscheln, alle fummeln, dank der. Der Tag beginnt bei mir mit. Der Tag hört auf bei mir mit. Designer, Hemddesigner. Mercedes-Benz, Mercedes. Im Urlaub fliege ich auf. Ich rechne alles um in. Ich bin nicht anders, nur auf. Am 1. Mai schmeiße ich. Mein Alphabet besteht aus. Du hast AIDS, ich habe. Worum es geht um Sex haben mit vielen Frauen. Meinen letzten Tanz mach ich auf.